Ich glaube, noch einer Mentor kommt durch die Gegend. Der geht sofort? Die geht sofort. Die flüchtet. Männerrunde. Nerds, Hilfe! Es wird geredet. Wenn wir so fünf Vorfälle. Das Stage ist yours. Ja, gut. Herzlich willkommen bei Das Herz der Würfel. Vielleicht wartest du noch eben. Ja, sie ist immer noch nicht weg. Torben, sprich mal ein Machwort. Das sieht die Hosen an. So. Warte. Jetzt. Herzlich willkommen bei Herz der Würfel, dem Rollenspiel-Podcast von Nerd, Nerd, Nerd. Hier ist Max und ich bin hier mit Steffen, Torben und Nils. Und hallo. Moin. Tachchen. Und wir spielen jetzt endlich Vampire the Masquerade. Yay! Um unsere Charaktere so ein bisschen einzuführen in das Setting, habe ich ein Preludium mit den anderen gespielt. Das würde ich jetzt erstmal so ein bisschen zusammenfassen. Ja, alles fing damit an, dass die Teenagerin Felicia Lopez von ihrem streng religiösen Zuhause weggerannt ist und bei ihrer Freundin Susie Thompson untergekommen ist. Am Valentinstag will sie sich dann mit ihrem Freund Carlos im Balboa Park treffen. Dabei läuft sie den Dealer Hank Smith in die Arme, der für den Carlos arbeitet. Dieser berichtet ihr, dass Carlos verschwunden ist und sich nicht mal bei ihm meldet. Auf einmal taucht dann eine Motorradgang auf und der Anführer der Bande, der sich Felicia als Bischof vorstellt, überwältigt das Mädchen brutal. Ja, Felicia wacht dann sehr verwirrt in einem dunklen Keller auf und wurde scheinbar von einer Nonne verraten, mit der ihre Mutter befreundet ist. Dann taucht ein seltsamer Mann mit einem Rosenkranz auf und droht ihr die Folter an und versucht irgendwelche Informationen rauszukriegen und versucht ihr eigentlich zu vermitteln, dass sie jetzt zu einem Vampir geworden ist, was sie erstmal gar nicht checkt. Glücklicherweise wird sie dann von Carlos befreit, ist aber immer noch skeptisch über ihren neuen Zustand und wird erstmal bei einer befreundeten Prostituierten versteckt. Dort lernt sie dann langsam ihre Kräfte zu nutzen, aber der Versuch, mit Susie Thompson wieder in Kontakt zu kommen, schlägt fehl. Das Mädchen wird dann von einem Unbekannten entführt. Dieser stellt sich später als Bishop heraus. Und Bishop zwingt dann Felicia zu einem Treffen mit dem Prinzen von San Diego, also quasi dem Obervampir schlechthin. War sie eine Frau? Ja, aber der Titel Prinz ist tatsächlich geschlechtsneutral. Okay. Ja, und dann trifft sie später noch den mysteriösen Nosferatu Wesley, der so ein bisschen zu Felicias Mentor wird. Ja, der nächste Charakter ist Matt Boom, der Sohn eines einflussreichen Bauunternehmers. Ja, dieser muss als Kind schwere psychische und physische Misshandlungen ertragen. Als Erwachsener hat er dann ein ziemlich geschwächtes Selbstvertrauen. Eines Tages geht er in ein Bordell und wird von dem Besitzer, dem Pimp Andrew Clay, mit dem mysteriösen Antonio Vasquez bekannt gemacht. Dieser stellt sich dann als Vampir von Clan Ventru heraus und verwandelt Matt ebenfalls in einen Untoten. Matt hat dann gleich einen ziemlichen Austicker und tötet eine der Prostituierten an dem Ort, aber trotzdem schafft man es, ihn noch regelmäßig dem Prinz vorzustellen, sodass er trotz dieser Tat noch ein Teil der Vampirgemeinschaft wird. Auch der letzte Charakter, Ray Smith, hatte eine schwere Kindheit. Später geht er dann zu den Marines, ist aber auch da nicht sonderlich beliebt. Auf einem Einsatz wird er ein Zeuge eines übernatürlichen Phänomens und dieses beeinflusst ihn so sehr, dass er dann von seinen Vorgesetzten beurlaubt werden muss. Ja, er findet dann einen Job als Rauschmeister in demselben Bordell, in dem Matt Boom Andrew Clay getroffen hat und in dem übrigens auch Felicia versteckt wurde. Wird dann aber eines Abends, als er gerade zu seinem Job gehen will, nachts von einem Unbekannten niedergeschlagen und so in einen Vampir verwandelt. Ja, durch die Gnade des Sheriffs, des Vampir-Sheriffs in der Stadt, darf er dann überleben, weil er halt nicht regelgemäß in einen Vampir verwandelt wurde und wird so zum Mündel von Antonio Vasquez. Ja, und das war die Story so ziemlich, wie sie bisher passiert ist. Und jetzt fangen wir an mit der eigentlichen Handlung. Ja, wir fangen an mit Matt. Das war Nils. Tja. Ja, Matt, du bist im Moment in deiner Wohnung. Es ist nachts. Du bist ja auch schon seit ein bisschen länger jetzt Vampir und hast dich so ein bisschen mit deinen Kräften auseinandergesetzt. Und einen dann, ja, ich sag mal so, relativ früh noch in der Nacht bekommst du einen Anruf. Okay. Ja, ich gehe ran, ich nehme ab. Ja, sag was. Matt Boom hier. Hier ist Antonio. Antonio? Antonio Vasquez, dein Erzeuger. Ach so. Was sagt man da? Guten Tag. Ja, Tag. Du musst dich mit mir treffen. Okay, wann und wo? Ja, also er gibt dir eine Adresse. Sagt, es ist irgendwo ein Strandhaus. Und ganz wichtig, du sollst im Bordell Dollhaus gehen. Wo das du halt auch gut kennst. Und da gibt es zwei weitere Vampire. Einmal die Gangrel, Felicia Lopez. Und der Bruja Ray Smith. Und die sollst du dazu bewegen, mit dir zu kommen. Yo, Perspektivwechsel. Wir sind jetzt im Dollhaus. Und was machen Felicia und Ray? Ray steht vorne an der Tür und kontrolliert die Leute, die rein wollen. Da es ja früh am Abend ist, tauchen immer mehr Leute rein, auf, die in den Club rein wollen. Sich eine Bitch klären wollen, ne? Auf jeden Fall. Ich guck mal ihren ersten Fuzzi an und denk so, Hauptsache, der hat genug Kohle dabei. Und lass ihn durch. Ja, also du machst deine Arbeit und was macht währenddessen Felicia? Weiß ich nicht, ich sitze am Computer und gucke ins Internet. Langweile mich. Dein Bordell, dein Bordell ist ein Computer? Hinter dem Tresen bestimmt. Ich gehöre zum Personal, hätte ich fast gesagt, aber ich gehöre zum Verein da. Ich bin ja nicht angestellt in dem Sinne, sondern vielleicht Bardame oder sowas, ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls ist mir langweilig, weil Jugendliche in dem Alter mal langweilig ist. Ich bin total genervt von der Gesamtsituation. Ja, sie hat auch einen Grund dazu. Matt, tust du es so, wie dein Erzeuger gesagt hast und fährst dann direkt hin? Ja, unverzüglich direkt. Okay, du kommst dann halt also zum Dollhaus einer ja ziemlich typischen für die Unterwelt von San Diego Absteige. Neonreklame. Und vor dir siehst du einen ziemlich hässigen Typen, der anscheinend der Rauschmeißer ist. Und ja, er dirigiert da die Leute rein oder schickt sie weg. Ja, ich weiß ja nicht, wie die aussehen, ne? Ja, aber du kennst die Namen. Naja, kennen Sie zufällig einen Wade Smith? Wer will das wissen? Ja, ich, sonst würde ich ja nicht fragen. Und wer bist du? Matt Boom. Und weiter? Soll mir das irgendwas sagen? Oder ja, und ich suche einen Ray Smith. Ja, ist möglich, dass hier einer arbeitet. Können Sie mich zu ihm bringen? Wenn Sie mir genau sagen wollen, was Sie von ihm wollen, kann ich mal gucken, ob er sich irgendwo auffällt. Ja, er soll mit mir kommen. Wohin denn? Zu Antonio. Schon wieder zu Antonio? Ja. So ist es wichtig. Ja, ich bin Ray. Okay. Kennen Sie auch zufällig eine Felicia? Du meinst das kleine Mädchen? Ja. Das meine ja, die müsste drinnen irgendwo rumtouren. Ja, die nicht auf dem Zimmer, aber irgendwo anders. Die müsste auch mit uns kommen. Ja, dann geh mal rein und such sie. Ich lass noch die paar Leute rein und sag dem Chef sofort, dass ich weg muss. Okay. Ja, ich geh rein zum Tresen. Ja, und frag Felicia, ob sie es ist. Also bist du Felicia? Kann sein. Kann sein. Sollte nicht lachen. Warum nicht? Das ist ein Horror-Rollenspiel. Das ist serious business. Entschuldigung, ja, tut mir leid. Kann sein. Ja, bist du es oder bist du es nicht? Kommt drauf an, wer das wissen will. Ich. Ja, du hast mich auch gefragt. Ja, eben. Deshalb will ich es ja wissen. Und was willst du von mir? Es ist wichtig, wir müssen zu Antonio. Wer ist Antonio? Ein wichtiger Mann. Ach, du wirst es schon erfahren. Ach, so wichtige Männer kommen hier, wichtige Männer kommen hier andauernd rein. Also komm einfach mit uns. Ach, ich habe eigentlich gar nicht so eine große Lust, hier wegzugehen. MySpace ist gerade so interessant. Gab es das schon 2001? Ich hoffe es. Der Vorgänger von MySpace auf jeden Fall. Spacebase. Sie chattet gerade. Sie chattet gerade im IRC. Ich komme rein, komme zu Meld. Ja, was ist denn jetzt? Ich bin fertig. Sag mal, Ray, kannst du diesen Typ nicht einmal entfernen? Der ist irgendwie komisch. Ich weiß, würde ich am liebsten auch, aber... Antonio, ja, stimmt. Ja, Antonio, sein Erzeuger, hat gefragt oder hat gesagt, wir müssen schon wieder zu dem. Ach, Vampirkram oder was? So wie es aussieht. Ach, scheiße, ja, dann komm ich wohl mit. Okay, sehr schön. Dann gehen wir zurück. Auf zu meiner Karre. Ja, bevor ihr zu seiner Karre kommt, kommt nochmal ein Schläger vom Besitzer des Dollhauses auf Mel zu. Und zeigt so ein bisschen mit dem Finger nach hinten in den VIP-Bereich, in Anführungszeichen. Ja, Andrew muss mal mit dir sprechen. Okay. Du hast eine ziemliche Sauerei angerichtet. Ich? Was hab ich denn gemacht? Hast du vergessen, die Prostituierte, die du mal eben kaltblütig abgeschlachtet hast? Ach, ich hatte nur ein bisschen Durst. Durst? Ja. Was für ein Freak bist du denn? Ja, so normal. Ey, wir haben gar keine Zeit, jetzt verpiss dich. So, dieser scheiß Junkie hier schützt mal eben eine von unseren Mädels auf und du sagst, er kann hier einfach so wieder rauskommen? Ja, kann er. Sucht doch einfach eine neue. Fahrt wieder unten nach Downtown runter, da finden die genug, die auf der Straße rumstehen. Das stimmt zwar, aber da war mal eben eine... Der hat hier den verdammten Hals aufgerissen. Das sieht aus, als hätte sie ein wildes Tier angefallen. Ja, ist dann halt der neue Raum. Die hat sich gewehrt, passiert. Verdammte Scheiße, wie hast du das überhaupt gemacht? Ja, mit dem Messer geht sowas. Ich hab Messerwunden gesehen, das sieht anders aus. Ist doch egal, verpiss dich einfach. Vielleicht könnten wir jetzt irgendwas Schönes würfeln. Möchtest du ihn einschüchtern oder überreden? Ja. Ja, schüchtern. Ah, oder und dann ja antworten. Dann sag mal irgendwas, was in die Richtung geht. Einschüchtern könnte ich. Einschüchtern habe ich ja. Drei, habe ich sogar drei Punkte. Dann brauchst du noch irgendwie ein gesellschaftliches Talent. Habe ich nicht. Charisma. Charisma und Einschüchtern. Oder Manipulation. Ich glaube eher Charisma. Ja. Wie viele? 2 Punkte in Charisma und 3 in Einschüchterung. Also insgesamt 5 Würfel. Gegen eine Schwierigkeit von 8. Okay. Weil das ja jetzt schon ein Riesenschläger ist. Mit einem Baseballschläger in der Hand. Oh. Ich nicht vertrennen könnte, wenn du ein Mensch wärst. Das sind jetzt viele wunderliche Zahlen. Was heißt das? Alles, was über über 8 ist, gilt jetzt als Erfolg. Und du hast eine 1. Sehe ich das richtig? Und eine 0. Also noch eine 10. Also 2 Erfolge und eine Niederlage. Mit die 0 ist eine 10, ne? Ja. Okay. Mhm. Und was hast du jetzt gesagt? Wie? Einschüchtern und Charisma. Ja. Was du zu ihm gesagt hast. Was du zu ihm gesagt hast. Verpiss dich. Das hat jetzt noch ein Nachspiel. Ich sag das alles Andrew. Und nächstes Mal, wenn du hier dein verdammtes Gesicht zeigst, dann kannst du dich aber auf was gefasst machen, du Psychopath. Heul doch. Jetzt geh einfach. Er zieht dann tatsächlich ab. Ja, die sind hier alle so, die sind irgendwie komisch. Ja, ich kenne das ja nicht anders. Aber bald sich die Faust knackt mit den Knöcheln. Ja, okay. Folgt mir zum Auto. Gut. Vor der Tür. Pipu, pipu. Anschnallen nicht vergessen. Schnall mich nicht an. Kleines Mädchen. Wir sind doch nicht in den 90ern. Ich bin kein kleines Mädchen. So, ihr fährt zu einem Strandhaus, das Antonio euch genannt hat. Und ihr kommt da auch ohne weitere Zwischenfälle an. Das Strandhaus ist also ein ziemlich generisches, weißgetünchtes Strandhaus. Sieht gar nicht mal so teuer aus, wie es sich Antonio eigentlich leisten könnte. Und vor euch winkt, vor euch ist ein Mann in einem weißen Anzug, weißer Fedora. Sieht aus wie der... so ein klassischer Mafiosi eigentlich und winkt euch. Hey, winken zurück. Ich glaube, der kommt von Fantasy Island. Ich glaube, wir müssen dem Vogel da vorne folgen oder seine Handzeichen vernünftig deuten und in diese Richtung fahren. Oh Gott. Wo wird es denn schon wieder enden, wenn man schon so einen weißen Vogel vor sich hat? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, fahr mal da, ja, Matt. Ausgesucht habe ich mir das auch nicht. Okay, der, ich denke mal, ihr packt dann da vor dem Auto? Ja. Vor dem Haus. Das Auto parken wir vor dem Haus, das ist richtig. Wir könnten das Auto auch im Haus parken, aber das würde das Haus kaputt machen. Ja, und Antonio wird euch wahrscheinlich die Erdschau aufreißen. Du doch so schon. Vermutlich. Gut, ja, ihr sucht Antonio, nicht wahr? Ich habe nichts damit zu tun, ich bin gezwungen worden. Folgt mir. Er hat uns aufgefordert, hierhin zu kommen. Ja, das stimmt, das hat er mir gesagt. Ich arbeite für Antonio, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Dann bring uns zu ihm. Mhm. Nicht auf die andere Art. Okay, er führt euch dann in das Haus und in Antonios Büro, wo ihr eine auffällig große Blumenvase seht. Aber ansonsten ist nichts Ungewöhnliches in diesem Zimmer. Ja, wenn die Blumenvase schon so auffällig ist, dann gucke ich mir die an. Ich bin ja super neugierig. Du entdeckst darin eine Pumpkin. Was kann ich da? Kann ich jetzt mitnehmen oder was? Der Diener von Antonio schubst dich weg. Hey, was soll das? Und stellt sich zwischen die Vase und dir. Hey, das habe ich gefunden, das gehört mir. Das ist meine Lebensversicherung. Was war das? Meine Lebensversicherung. Das war eine Pumpkin, ich habe eine Pumpkin drin gesehen. Und eine unheimlich hässliche Blume, also das kommt auch dazu. Ach, mich schockt nichts mehr. Antonio räuspert sich. Hustenbonbon? Ich kann es nicht fassen, wie diese Lungenvampire manchmal heutzutage abgehen. Er reibt sich die Stirn. Wolltest du feiern gehen, dann siehst du, wie ich abgehen kann. Yay! Also meinst du, meine Figur ist genau mit so einer Sprache in das ganze Schlimmste überhaupt reingekommen. Das lässt sie einfach nicht sein. Das ist leider so. Felicia bekommt einen leichten Schlag auf den Hinterkopf. Hey! Von dem Diener von Antonio. Was willst du, Antonio? Nun, ihr seid wahrscheinlich bekannt mit jemandem namens Bishop. Oh, nee. Ja, nee. Ja, aber nee. Nee. Ich brauche jemanden, der zwischen mir und Bishop vermittelt. Habt ihr schon wieder Probleme? Probleme würde ich nicht gerade sagen, aber... Ich brauche Verbündete in dieser Stadt. Also auf diesen Bischof bin ich ja jetzt nicht so besonders gut zu sprechen. Irgendwie. Ist das so? Ja, wir haben da so einen Hintergrund, so eine etwas längere Geschichte, würde ich sagen. Na, das ändert die Sache natürlich ein wenig. Ich hatte eigentlich gehofft, dass gerade du mit ihm gut vermitteln könntest, weil... er dein Erzeuger ist, wenn ich richtig informiert bin. Ja, das ist, ich glaube, wenn ich ein bisschen mit den Augen klimpere und ein bisschen rumsäusele, könnte ich vielleicht ein bisschen was bei ihm ausrichten, aber irgendwie habe ich da nicht so großes Bedürfnis, nach den Typen nochmal wiederzusehen. Ich sehe ihn viel zu oft, meiner Meinung nach. Das könnte öfters vorkommen in den nächsten 100 Jahren. Wir Vampire sind eine eher zusammengeschworene Gemeinschaft. Ach, 100 Jahre, letzten 5 haben wir schon gereicht, also irgendwie. Ja, ich fühle nur noch 95. Ja, ich zähle jeden Tag. Ich bin eine Person, die hier in dieser Stadt einen gewissen Einfluss genießt. Also wenn ihr diese Sache für mich erledigen könntet, dann hätte das schon Vorteile für euch. Was heißt denn diese Sache? Ich möchte zwischen Bishop und mir ein Bündnis vorschlagen. Okay. Was für ein Bündnis? Ein Bündnis zur gegenseitigen Hilfe. Du, Antonio, brauchst Hilfe? Wir alle brauchen Verbündeten. Andererseits wird Bischof sich irgendeiner anderen Fraktion in dieser Stadt anschließen. Ich denke, ich könnte helfen. Und gerade ihr braucht mächtige Verbündete, da ihr noch sehr jung seid. Ihr versteht noch nicht viel vom Dschihad. Gesundheit. Ach, du meinst Dschihad? Sag das doch klar. Der Dschihad, der Streit der Vampire, der seit der ersten Stadt zwischen uns wütet. Sind deswegen in New York die Twin Towers umgefallen, oder? Wegen der Vampire oder? Nein, damit haben wir ausnahmsweise nichts zu tun. Das weiß ich aus wichtigen Quellen. Aus sehr verlässlichen Quellen. Okay. Ja, ich weiß nicht, was springt denn da für uns bei raus? Ich bin ja durchaus bereit. Also wenn da für mich was rausspringt, könnten wir da mal drüber reden. Ich bin für generell jeden Vorschlag offen, solange er sich in einem vernünftigen Rahmen bewegt. Kann ich da eine Lebensversicherung haben? Wir wollen es nicht übertreiben. Hier, du denkst also, wir gehen unbewaffnet nach Bischof? Hey, niemand hat gesagt, dass ihr euch nicht bewaffnen könnt. Andererseits seid ihr da, um zwischen ihm und mir zu vermitteln, nicht um eine Schießerei anzufangen. Das wollen wir ja auch nicht bevorzugt. Aber Bischof hat auch seine Leute. Und ich kenne ihn gut genug, der schreckt vor nichts zurück. Ja, er ist ein ziemliches Schwein. Er ist zwar sehr manipulativ und kann Leute gut rumkriegen, aber er wird auch gerne mal grob und da lege ich keinen großen Wert drauf. Das habe ich in den letzten Jahren oft genug mitgemacht. Und weißt du, wer ebenfalls grob werden kann? Deine Lebensversicherung? Für den Schlag kriege ich nochmal einen Schlag auf den nächsten Grob. Hey! Hey! Krieg jetzt eigentlich schon blaue Flecken? Wollen wir würfeln? Moment, hier irgendwo habe ich den Stärkewurf. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Nein. Also damit ziemlich ein Dickkopf, das halte ich wohl aus. Worin waren wir? Lebensversicherung. Ich glaube, ihr wolltet gerade meinen Vorschlag zustimmen. Ich denke schon. Nicht. Ray, was hast du dazu? Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Ja, aber wir bräuchten trotzdem noch ein paar Meinungsverstecker. Unsere Lebensversicherung sozusagen. Genau. Wir wollen ja nicht direkt nach Bischof gehen und nie wiederkommen. Du hast bestimmt noch was unten in deinem Keller. Das hätte ich vielleicht. Andererseits bin ich hier nicht kein Waffenhändler oder sonst so etwas. Ihr kennt sicherlich eure eigenen Leute, um mit dieser Situation fertig zu werden. Und hey, ihr habt immerhin so bis zu 3 Nächte Zeit, sag ich mal, um diesen Auftrag für mich zu erledigen. Das heißt, wir brauchen für 3 Nächte Munition. Er lacht vielleicht tatsächlich gerade. Ja. Wie gesagt, vermitteln, keine Schießerei anfangen. Ich merke schon, am besten gebe ich auch überhaupt gar keine Schusswaffen. Ach, du meinst also, ich kann damit nicht umgehen, nur weil ich so klein und zierlich bin, oder was? Halt besser die Klappe. Unter welcher Adresse finden wir Bischof? Das weiß keiner so genau. Das ist nämlich der zweite Teil des Auftrags. Ihr müsst ihn überhaupt erstmal aufspüren. Beziehungsweise euer erster. Der erste Teil eures Auftrags. Naja, ich habe seine Telefonnummer. Oder eine von denen. Ist die Frage, ob er mit dir spricht. Na, irgendwann kommt er sowieso auf mich zu. Also, es ist nur eine Frage der Zeit. War jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr da. Also, im Grunde genommen kann das nicht mehr so lange dauern, bis er wiederkommt. Oder er ist vielleicht auch gerade im Urlaub. Rimini ist schön um diese Zeit. Also spätestens Ende dieser Woche mit mir etwas berichten können. Wir finden dich hier im Strandhaus. Ich habe ja Mads Nummer. Ich kann, falls wir irgendeinen anderen Treffpunkt abmachen wollen, können wir noch uns miteinander unterhalten. Aber sonst ist die Strandhaus immer eine gute Adresse, um mich zu finden. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir sollen einheizen und... Ja, ich würde sagen, wir fahren mal wieder zurück bei uns ins Dollhaus. Jo, hau rein, Antonio. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Endlich sind wir den Vollidioten los, ey. Mann, der geht dann schon wieder auf den Sack. Schlimmer als mein eigener Großvater. Ja, ich glaube, dann steigen wir ins Auto ein. Hat jemand von euch aus Specs unter Disziplin? Was haben wir? Aus Specs. Was? Ich verstehe das Wort nicht. Aspects. Aspects. Aspects ist eine Vampirfähigkeit. Nee, haben wir nicht. Asbest, nein. Wir können einfach nichts. Ja, gut. Erklär das mal wenigstens, weil keiner weiß, was es ist. Ja, Aspects ist die vampirische Fähigkeit der höheren Wahrnehmung, sage ich mal. Nee. Also... Dann werden eure Sinne übernatürlich geschärft und ihr könnt andere Sachen wahrnehmen, die andere Leute nicht wahrnehmen. Okay, dazu muss ich erst mutieren. Dann könnt ihr alternativ auch einen Würfelwurf machen. Ja. Wahrnehmung und Überleben. Wieso nimmst du so viele Würfel? Schwierigkeit 7. 5. Tom zuerst. Drei Erfolge, zwei. Zwei Schläge. Okay. Du fühlst dich beobachtet. Okay. Guck mich um. Überleben. Überleben ist in der zweiten Spalte, in der Mitte. Fünf, ne? Also welche Stärke? Sieben. Du hast jetzt irgendwie eine 9 und der Rest alles unter 7, ne? Ich habe gar nichts getroffen. Doch, 2 Zehner, stimmt. 2 Zehner? 2 Zehner. 2 Erfolge? 2 Erfolge von, genau, von 5. Dir fällt ein schwarzes Auto auf, das so ziemlich allein mit euch ist, auf der Straße. Leute, ihr habt gemerkt, dass das ein schwarzes Auto folgt, oder? Wo? Ja, hinter uns direkt. Kannst du das Kennzeichen sehen? Kann ich das Kennzeichen erkennen? Ja, das kannst du ganz gut erkennen. Es ist einer von den Todesleuten? V4MP. V4MP? Ist einer von Antonis Leuten? Matt, drück mal auf die Tube und lass mal gucken, wo uns das Auto verfolgt. Ey, hier, hol mal die Knarre aus dem Handschuhfach. Guck mal, der Lebensversicherung. Oh! Du hast ja schon eine. Ja, so eine kleine, ne? Lass mich! Bleib hinten sitzen! Verdammt! Matt, jetzt drück mal auf die Tube und lass mal gucken, ob wir uns verfolgen. Also, ihr verfolgt jetzt das Auto? Ich dachte, es wäre hinter uns. Ja, eben. Ja, ist es eigentlich. Ja, dreh um, wir fahren einfach drauf zu. Rückwärts gar. Draufschießen. Ja, wir fahren jetzt mal um die Ecke und gucken, ob es hinter ich uns Gas fährt. Und fahr in der Seitengasse. Und halt an. Okay. Ja, das Auto fährt weiter und hält in ein bisschen Entfernung auch an. Glaubt ihr, die sind weitergefahren? Felicia, guck mal um die Ecke. Wieso denn schon wieder ich? Geh du doch, du bist viel größer als ich. Ja, du bist die Kleinere, die sieht man nicht. Drück ihr doch wenigstens die Knarre in der Hand. Oh ja, gib mir die Knarre, dann geh ich. Ja, hier. Oh, cool. Ja, ich steig aus, geh in die Gasse, guck mich so um. Kann ich irgendwas sehen? In der Gasse? Ja. Ihr seid ja in die Gasse gefahren, das Auto ist da weiter auf der Hauptstraße, die an der Stadthaus entlang geht. Also müsste ich schon aus der Gasse jetzt rausgehen, um zu sehen, ob das Auto noch da ist. Okay, dann gucke ich mal so vorsichtig um die Ecke. Ja, du siehst das Auto auch. Okay, dann schleiche ich mich langsam wieder zurück. Sind da Leute ausgestiegen? Das habe ich jetzt nicht gesehen, ich habe nur das Auto gesehen. Oh, geh wieder gucken. Das habt ihr nicht gefragt. Geh nochmal gucken, guck um die Ecke und guck, kann ich irgendwelche Leute da sehen? Nee, da steigt keiner aus dem Auto. Okay, dann schleich ich mich wieder zurück. Ja, ist keiner da. Ich hätte gar nicht gehen müssen, hab ich doch gesagt, dass keiner da. Hast du nicht. Hab ich wohl. Ich fahre wieder raus. Ey, wir müssen auch einsteigen. Ja, ey, warte! Ey, ihr seid doch schon längst wieder drin, ihr seid doch wieder ins Auto gestiegen. Okay, ihr fährt wieder aus der Gasse, das Auto tut erstmal nichts. Jetzt kommt die Werbung. Bleiben Sie dran. Willkommen auf Puerto Partida. Erlebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, vor dem französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau zu flüchten, um entweder Bürger zu werden oder um sich nach Hause zu teleportieren. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für das Passwort zum Leuchtturm geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen, scheitern oder eine richtig coole Sau sein. Werbung Ende. Wir fahren wieder aus der Seitenstraße raus. Bieg mal nach links hin ab, Matt. Ja, ich fahre in eine andere Richtung. Im Gegensatz zu dem Auto. Ja, okay. Fahren um die Blocks rum Richtung Dollhaus. Oh, auch gemacht. Okay, ihr fahrt Richtung Dollhaus. Das Auto versucht euch unauffällig zu folgen. Jungs, ich glaube, das Auto folgt uns wieder. Ach, Mist. Haben wir nicht irgendwie Fahrtauglichkeit, dass wir die abhängen können? Fahrtauglichkeit? Wer fährt jetzt nochmal vor? Matt fährt. Matt, drück mal auf die Tube. Ich mach doch schon. Ja, das Auto ist halt genauso schnell wie wir. Das bringt halt überhaupt nichts. Kannst du aussteigen. Soll ich schieben oder was? Ja, dann wird's vielleicht schneller gehen. Da, wo es nicht glatt ist, kannst du schnell fahren. Ach, wir können die eh nicht abhängen. Ja, dann fahr weiter Richtung Dollhaus. Naja. Vielleicht bist du schon mal irgendwie anders, dass da ein paar Leute bereitstehen, falls wir angegriffen werden oder so. Das ist doch kein Clowns-Auto, da steigen doch keine fünf Leute aus. Naja. Und sich darum alleine drum kümmern. Das ist aber auch kein Smart. Wir sagen einfach, die sind Matt Boom, dann kommen die Türsteher vom Dollhaus auf und raus. Genau. Ja, also er fährt zum Dollhaus. Ja. Ja, das Auto versucht, beschattet euch immer noch, obwohl es eigentlich schon enttarnt ist. Und als ihr beim Dollhaus ankommt, seht ihr tatsächlich mehrere von Andrew Clays Schlägern, die sich da, die da bereitstehen, um Matt Boom in Empfang zu nehmen. Guck mal, Matt, deine Leute. Das können wir eigentlich für uns nutzen. Matt, du bleibst mal hier drin sitzen und wir beide gehen raus. Wir können die ja so ein bisschen zurückhalten. Das sind ja Bekannte von uns, mehr oder weniger, so ein bisschen. Ja, gib mir mal die Knarre. Kennt sie halt. Ja, ich hab sie nicht, die du sagst. Ne, die Knarre kriegst du nicht, das ist meine. Gib mir die Knarre! Ich krieg die Knarre nicht. Ich reiße sie aus der Hand. Hey! Ja, wir beide steigen aus. Felicia und Ray. Okay. Gehen auf die Leute zu. Ey, was wollt ihr? Auf wen wartet ihr? Ja, auf Matt Boom. Dieser Psychopath. Ja, der ist nicht hier, der ist schon wieder zu Hause. Wir sind da ist noch keiner mehr im Auto. Ihr könnt wieder verdunkelte Scheiben, das sieht man nicht. Ich bin gefahren. Sag mal, mach mal Loop. Loop hab ich. Manipulation und Ausflüchte. Wo? Manipulation ist halt gesellschaftliche Arten. Und Ausflüchte. Und eins. Talente. Da habe ich drei. Oh, drei Loopsies. Okay, einfach nur so? Ja, Schwierigkeit 7. 7, oh, danke schön. Nichts. 9. Einmal. Das ist eine 9. Ein Erfolg. Er sieht euch misstrauisch an. Ja, okay. Sag Bescheid, wenn er vorbeikommt. Könnt ihr übrigens mal da hinten gucken. Da ist uns ein schwarzes Auto gefolgt. Das war ein bisschen unheimlich. Ich habe Angst, dass die da jetzt gleich bei uns ins Dollhaus reingehen und alles aufmischen. Vielleicht wird ihr da mal so ein bisschen... Ray, sag du doch mal was. Ich glaube nicht, dass sie genug Geld dabei haben, um im Dollhaus sich irgendwas leisten zu können. Ja, vielleicht zerlegen sie die Einrichtung oder irgendwas. Ich meine, ich wohne da. Ihr wollt ja nicht schon wieder eine Prostituierte haben, die Blutverschmierte übers Bett liegt. Wir haben einen Raum, als Vampirraum reicht ja wohl. Wir brauchen keinen dritten, zweiten. Genau. Ja gut, also lasse ich euch nochmal einen Wurf auf Überzeugen oder so machen. Du meinst Manipulation? Ja, Manipulation und Führungsqualitäten. Wer hat denn... Ich habe 4. Wie viel hättest du? Ich habe nur 2, weil ich habe keine Führungsqualitäten. Dann würfel ich. Okay. Du bist, ich sag mal, Schwierigkeit 6. Ist dem ja bekannt. 9, 6, 2 Erfolge. Muss er nochmal würfeln, oder? Weißt du, wenn er würfelt? Ne, ist jetzt keine Aktion gegen Widerstand. Okay. Ja, okay, wir sehen uns das mal an. Die Leute trappen dann auch wirklich los. Wirklich in dem Moment, wo sie diese Hooligans sehen mit Messern und Baseballschlägern, verzieht sich das Auto auch wieder. Ja, eigentlich doch. Ja, war mein Gefühl ja richtig, dass das irgendwie dann doch ein bisschen verdächtig war. Ganz wenig nur. Ganz bisschen nur, ja. Schwarzes Auto. Ah, danke Leute, ihr könnt wieder reingehen. Wir sagen euch Bescheid, wenn Matt sich irgendwo oder irgendwo auftaucht. Bin ich ja nicht. Sitze ich immer noch im Auto? Ja, du sitzt da noch und hast Angst. Ich hab mich so versteckt. Du hast dich versteckt, dass die Schläge dich nicht sehen. So, jetzt lege ich den Rückwärtsgang rein oder was auch immer und fahre nach Hause. Hallo, wir müssen noch abklären, wie wir Bischof finden. Ja, aber da haben wir noch geklärt. Ich habe noch die Telefonnummer. Ich bin einfach mal. Dann am nächsten Tag. Oh, genau. Wir haben noch Zeit. Wie spät ist es? Ich fahre nach Hause und sehe mich jetzt mal Oma, wie ein schwarzes Auto ziehen. Ich sag mal, es ist tatsächlich jetzt Punkt Mitternacht. Ihr habt so circa noch bis 5 Uhr Zeit, also quasi bis die Sonne aufgeht. dann solltet ihr euch schleunigst verbissen. Also ich versuche vielleicht einfach mal Bishop anzurufen, weil ich habe da die Handynummer von dem. Also auf dem MySpace oder so anschreiben. Ja, der hat kein MySpace. Ja, versuchst du ihn anzurufen? Ich versuche einfach mal anzurufen. Er geht nicht ran. Ja, da hab ich mir gedacht. Da kommt ja immer nur dann, wenn es ihm beliebt. Vielleicht auf der Mailbox springen. Das sind Gänge. Also ihr verzieht euch für die Nacht alle in eure Zufluchten. Ich rufe meinen Kontakt Pete, den Schichtleiter aus der Schusswaffenproduktion an. Die Schusswaffen. Wählt seine Nummer und klingelt durch. Geht er ran? Wie ist er mein Nachname? Pete. Hallo, Pete Henshaw hier. Ja, hier ist Ray Smith. Erinnerst du dich noch an mich? Ray Smith? Du warst doch dieser Marine-Veterane, ne? Richtig. Ja, was willst du denn? Sag mal, du arbeitest doch in der Schusswaffenproduktion. Ja. Ihr habt doch bestimmt B-Ware, die qualitativ hochwertig ist, aber optisch ein paar Schäden erlitten hat. Kannst du mir mal was vorbeibringen? Du willst ja also, dass ich Sachen unter der Hand verkaufe? Zweite Handwaffen. Ja. Also du gehst aber direkt an die Sache. Ja, kennst du da nicht irgendwie einen besseren, der dir die Sachen diskreter besorgen könnte? Du bist diskret genug. Ja, aber eigentlich verkaufe ich hier nur Sachen zu den normalen Öffnungszeiten und so und an die Waffengeschäfte. Da kann ich dir auch ein paar Orte empfehlen. Ich meine, wir sind hier immer noch in Amerika. Ja, welchen Ort kannst du mir denn empfehlen? Wo kriege ich denn Prozente, wenn ich dich kenne? Ja, National Weapons ist ganz gut. Es sind ein paar krasse Typen manchmal da, aber bei denen solltest du dich ja gleich heimisch fühlen, alter Marine, du. Ja, wo finde ich denn den Laden? Ja, Ecke 12. Bradford. Gut, weißt du, wenn der Laden immer auf hat, der hat wahrscheinlich jetzt schon zu, ne? Ja, der hat jetzt schon zu. Was kann ich denkst du ein Einzelvampir leben? Du hast gerade gesagt, wir sollen nicht lachen, wenn du solche Comedy-Figuren spielst und können wir das nicht. Das war jetzt aber eure eigene Dummheit. Ich leg auf. Also echt so, danke. Boah, und den hast du denn da angerufen? Ja, den Volltrottel der Nation. Ist schon klar, dass die anderen Leute nicht wissen, dass ihr Vampire seid. Solltet ihr übrigens auch nicht wie Matt in die Welt hinaus posaunen. Es gibt so etwas wie die Maskerade. Ja, ich gehe ins Donhaus. Wo ist mit Felicia? Oder willst du hier draußen versauern? Ja, ich komme mit rein. Ist, glaube ich, ein bisschen wärmer drin. Ja. Wie hieß nochmal der Chef? Andrew Clay. Ja, Andrew, wir sind wieder da. Hallo. Ja, hi. Ich mache noch meine 2 Stunden und ich glaube, dann machen wir auch zu, ne? Ja, du bist doch eigentlich vorhin abgehauen. Ich habe den anderen Bescheid gesagt, dass sie Bescheid sagen sollen. Ja, ich denke mal, das geht in Ordnung. Kurze Metafrage, wissen die eigentlich, dass wir Vampire sind? Weil wir arbeiten ja für die. Wir wohnen da ja auch. Und das wird denen ja irgendwann auffallen, dass wir tagsüber nicht aus dem Haus gehen, oder? Eben. Er kommt ja damit weg, dass er Türsteher ist nachts und du kommst damit weg, weil du dich immer bei der Prostituierten da verkriegst, die eh voll zu gedröhnt ist. Und wenn er gefeuert wird, ist der Job auch für immer weg und er kann auch wahrscheinlich keinen richtigen Job mehr kriegen. Ja, eben. Das ist ja auch einer der Themen, die du spielst, dass ihr euch so ein bisschen noch an euer altes Leben klammert. Ja, das muss doch irgendwann auffallen, dass Leute sind doch nicht blöd, weil es Prostituierte sind. Ja, das ist eben spannend. Puffbesitzer oder sowas. Irgendwann schmeißen die euch raus. Das ist klar. Ich gehe wieder vorne zur Tür und sag danke. Ja, und es ist ja auch schon bannig spät, ne? Ich gehe mal ins Bett. Ja, ihr geht jetzt zurück in eure Verstecke. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also ich gehe erstmal noch an die Tür, die 2 Stunden bis zum Feierabend ist. Genau. Nachtschicht. Und Matt, du fährst nach Hause. Ja, Matt kommt wieder ganz normal in seine Wohnung ein. Phil Schaufer zieht sich wieder in ihre Ecke, in dem Zimmer von Chantal. Chantal heißt nur Ausgehende und Prostituierte, das sollte. Entschuldigung, okay. Falls wir Chantal und dann einen Hörern haben, aber. Und Ray hat seine schöne, gemütliche, verfallene Schule, wo er untergebracht wurde. In der nächsten Nacht wacht er auch wieder relativ früh auf, eigentlich fast genau noch nach Sonnenuntergang. Und ihr müsst euch wieder irgendwo treffen. Wir haben Nummern ausgetauscht, ne? Ja. Ja. Ich habe ein Handy. Smartphone? Das ist 2001. Das ist schon Smartphones, ne? Ja, aber die sind viel zu teuer. Da kann ich doch so ein... Ja, egal, ich hab ein Smartphone. Du hast ja bloß, du kannst ein Smartphone haben wahrscheinlich. Oder so. Ja. Damals gab es so diese Palmcomputer wahrscheinlich, also sowas oder sowas. Der Telefon. Ich gehe zu Felicia. Ey, ruf mal Matt an. Wir müssen beim Bradford, 12. Ecke Bradford hinfahren. Da kriegen wir ein paar Waffen. Ist das schon dunkel? Können wir schon los? Ja, die Nacht ist ja gerade in die Sonne untergegangen. Sonnenuntergang ist vorbei. Ja, okay. Jetzt schon dunkel genug. Ja, dann rufe ich den mal an. Oh, Boom hier. Ja, du. das ist doch Matt Boom, der ich da am Telefon habe, oder? Richtig. Ja, hier ist die Felicia aus dem Dollhaus. Ach so. Wir wollen uns gleich noch da bei Ecke Bradford, 12. Bradford treffen da. Wir wollen da mal den Waffenladen auschecken, so ein bisschen Lebensversicherung kaufen. Ja, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Hey, lach nicht, Waffen kaufen ist serious business, ja? Bin dabei, ich komm da hin. Ja, wir treffen uns da. Ich fahr da mit Ray. Okay, bis gleich. Nee. Okay, ihr fahrt also. Wir nehmen das Dollhaus Bobbycar. Wir nehmen den Firmenwagen mit. Weil. Der wackelt so. Ich besitze hier keinen eigenen. Ja, ihr nehmt also. Ihr leiht euch Andrews Lowrider. Ja. Macht sofort an, glaubt euch Popmusik. Sei Follow the Leader. Frag mich nicht, welcher Interpretiert das war. Irgendein bekannter schwarzer Rapper. Das grenzt das natürlich sehr ein. Gibt's auf YouTube ein. Ja, das schmeiß ich in die Show, das passt schon. Jo, und ihr wollt jetzt alle noch zu den Wappenladen bei Bradford Boulevard. Richtig. Dann macht mal eine Fahrprobe. Wie Fahrprobe? Weil der Laden... Ja, setz mal selber. Ich hab keinen Fahren. Ich habe keine Wettpunkte bei Fahren. Ich fahre. Ja. Ich nicht. Also nee, warte. Ray fährt ja und warte, wo steht Fahren? Ja. Die fahren ja beide zusammen. Zwei Spalte in der Mitte. Ja, ich habe zwei Punkte. Ja, dann mach doch mal. Auf. Ja, also Geschick und Fahren auf Schwierigkeit 9. Yikes. Yikesy. Shake it, Baby. Nichts. Hast du eine 1? Er fällt gegen den Baum. Nö. Die Karre säuft ab. Okay, Matt muss nochmal würfeln. Also, Matt fällt ja mit seinem eigenen, ne? Ja, ja. Hast du gerade die 3 und die 1 gewürfelt? Ja, noch gar nicht gewürfelt. Nein, noch gar nicht gewürfelt. Ja, wie viel darf ich denn? Ja, Geschick und Fahren. Geschick. Ist bei Attributen. Somit das Wichtigste. Achso, 2 darf ich denn nun. Wieso viel? Fahren habe ich nicht. Fahren hast du nichts. 9, ne? Ja, 9 ist die Schwierigkeit. Oh, eine von 10. Ein Erfolg. Ich fand nicht so. Gegen das heißt, wir verfahren uns jetzt, oder was heißt das? Ja, ihr beiden hattet Erfolge. Ja. Nee, ich hatte keinen Erfolg. Nix, 0. Ach, okay. Also, Matt kommt dann als erstes an. Du siehst, dass die Ladentür auch noch offen ist. Okay. Ich warte aber jetzt. Ich steige aus und warte. Okay, du wartest jetzt erstmal auf Ray. Und? Total nervige. Okay. Ich weiß nicht, von wem er redet, keine Ahnung. Ray und Felicia kommen dann auch irgendwann an. Und genau in dem Moment siehst du, wie sich die Ladentür schließt. Hättest du mal reingehen können, die Tür ist gerade zu. Da geht gerade das Gitter runter, was ist das? Klopf mal! Schnell! Ich rüttel an der Tür und klopfe. Ja, wir haben geschlossen. Dann mach halt wieder auf! Ach komm, lassen Sie mich rein. Wieso? Der Kunde ist König! Okay, ich werde aggressiv. Und hau die Tür ein. Okay, du haust auf die Tür. Stärke hast du nicht, ne? Ich hab Nahkampf. Disziplin, Stärke Nahkampf, hast du nicht. Wenn ich für die Tür zurückschlägt, oder was? Disziplin, Stärke hast du nicht, ne? Nee, hat er nicht, hab ich. Okay, dann würfel mal Geschick und Handgemenge. Geschick 2 und Handgemenge. Sandgemenge. Okay, Achter. Der Super 2. Ich kann auch Schusswaffen nehmen, dann hole ich meine Knarre raus. Die wollen wir mal kaufen. Ich hab doch noch eine, die auf den Handschuh. Oh, selbst bei Schwierigkeit 6 kann Erfolge. Ja, du haust gegen das Gatter und hast erstmal einen leckeren roten Abdruck auf der Hand in der Form des Gatters. Und der Kerl hinter der Tür lacht mich auch gerade aus. Kann ich nicht irgendwas machen? Kann ich ihn nicht irgendwie. Merk, geh mal in die Decke, lass mich mal. Und was muss ich für eine Stärke und? Geschicke. Du hast Punkte in Stärke, nehme ich an, als Bruder. 2. Mhm. 2 Punkte in Stärke. Okay, dann hast du einen automatischen Erfolg. 2 automatische Erfolge. Du kannst nochmal auf Geschick und Handgemenge würfeln. Auch Schwierigkeit? Ja, Schwierigkeit 6. Nein, ist nicht schwer, das Gatter zu treffen. 3 und eine 1. 3 Erfolge und eine 1. Und die 2 von eben, ne? Und die 2 automatischen Erfolge von Handgemenge. Als Stärke. Einfach rum. Wie viel nochmal? 3 Erfolge. Okay. 2 durch Stärke und 1 Misserfolg. Okay, also noch 2 Erfolge. Okay, dann würfel mal mit 3 Würfeln nochmal plus dein Werk in Stärke. 1 Erfolg, 1 Misserfolg. Okay, dann schlägst du mit voller Wucht gegen die Tür, aber sie hält immer noch stand. Aber der Besitzer des Waffenladens öffnet die tatsächlich wieder. Und du siehst vor dir so einen ziemlich fetten Kerl, Doppelkinn, das nicht leicht, nur sehr dezent von einem rostbraunen Bart verborgen wird. Und er trägt so... Hast du dich wieder selber in die Geschichte reingeschrieben, oder was? Ja, und so ein Top mit Armeemuster. Hey! Ja, was sollte das denn hier? Halt's Maul. Pete hat mir gesagt, du seist ein sehr seriöser Waffenhändler und ich sollte mal vorbeikommen. Junge, wir haben schon gegen die Tür geschlagen. Willst du jetzt mit dem Geschäfte machen? Warum? Ich will immer noch durchstillen. Hallo, ich bin auch da. Sag mal, du hast doch bestimmt Beherrschung, ne? Beherrschung ist die Vampirdisziplin der geistigen Manipulation. Du kannst den Kerl Befehle eintrichtern. Okay, geh nach Hause. Lass die Tür auf, geh nach Hause, genau. Was kannst du machen? Mach Versuch. Ja, mach ich. Also du kannst ihm quasi jetzt Instruktionen geben. Stufe 2, Hypnose hast du ja, ne? Beherrschung, Alter. Disziplin, Beherrschung. Mhm. Und Präsenz. Jo, also du sagst ihm jetzt, geh nach Hause. Ne? Verzieh dich oder so. Mhm, dann würfel mal Manipulation und Führungsqualitäten. Manipulation. Oh, 3 und Führungsqualitäten. Oh, 2. Und die beiden Punkte, die er hat, kriegt er da auch Bonus drauf? Hm? Nicht Beherrschung, kriegt er noch was dazu? Nee, das ist nur die Stufe der Misserfolg. Ein Misserfolg. Ah, kein Erfolg und ein Misserfolg. Ich hau ihn das mal. Das heißt, für den Rest der Szene ist der Typ von allerlei Formen von der geistigen Manipulation immun. Du kannst also nicht Präsenz einsetzen. Okay. Moment. Das hätte vielleicht sonst noch was gebracht, dass er zumindest ein bisschen besser auf dich reagiert. Erledige du das mal. Kann ich habe 4 Punkte bei Einschüchtern. Kann ich nicht irgendwas machen? Ja, natürlich kannst du auch versuchen, ihn einzuschüchtern. Ich kann die einschüchtern. Was kann ich machen? Ich habe 4 Punkte. Sag was zu ihm und schüchter ihn ein. Deine Mutter! Deine Mutter hat gesagt, wir dürfen in den Laden. Genau. Ich bin deine Cousine, von der du nichts wusstest bis eben. Also, fängt damit an, dass der fette Kerl brutal in den Staub wirft. Oder er stößt ihn auf jeden Fall weg, als du ihm sagst, geh nach Hause. Jetzt kommt Felicia mit ihren deine Mutter. Und der hat leider Mutterkomplex, deswegen würfel ich jetzt mal. Was darf ich würfeln? Ja, darfst du. Einschüchtern? Einschüchtern und dann Charisma. Versuchst du mit deiner Mutter einzuschüchtern? Ich brauch nochmal 2 Würfel. Was? Ja, ich habe 3 Punkte Charisma. Sie ist ein Vampir, geh. Das ist... Wow, nicht? Doch einer? Ja. Einer. Ich habe vorhin gesagt, Schwierigkeit 7. Ne, Schwierigkeit 6 hatte ich gesagt. Ja, und ich habe Typ ist auch nicht. Die 6 auch noch. Dann habe ich 2. 2 Erfolge. Okay, Felicia faucht auf. Sie zeigt nicht ihre Vampirzähne, so viel Verstand besitzt sie, aber auf jeden Fall, der Kerl erschrickt sich eindeutig und geht ein bisschen auf Abstand. Hey, was ist mit dir los, Kleine? Ja, wir brauchen hier keinen Stress, ne? Also das ist nicht nötig. Wir wollen einfach nur vielleicht ein bisschen was bei dir kaufen. Vielleicht nach dem ganzen Terror noch ein bisschen Rabatt, aber ne, also wir wollen hier einfach keinen Stress. Ja toll, aber ihr habt gerade gegen meine Tür geschlagen und dieser Kellner hat mich angemacht. Scheiße. Gib uns einfach ein paar Knarren und wir lassen dich in Ruhe. Wir lassen dich gleich sofort wieder in Ruhe. Wir sind nur 2 Minuten zu spät, mein Gott, und dann riech ich dann so auf. Mein Gott, ist noch Geld nötig. Genau. Ja, danke. Bitte. So ein Arscher. Ich meine, vielleicht spricht er dann irgendwann nochmal ein Gegengefallen für dich raus. Aha. Na, vielleicht habe ich aber auch Lust auf Ärger. Vielleicht habe ich auch Lust, jetzt gleich die Polizei zu rufen. Ja, überleg mal. Du bist ein Ärger, wir sind 3 Ärger. Das rechnet sich nicht. Ja, aber ich bin ein Ärger mit einer ganzen Menge Knacken. Ja. Willst du ein kleines Mädchen schlagen? Hä? der Kerl wendet sich um und rennt zurück in den Laden. Ich renne hinter ihm her. Ich auch. Ich bin schnell. Und schlage ihn. Okay. Zum Boden. Ich habe 4 auf Körperkraft. Spezialität Faustschlagen. Ja, wir sparen uns mal die Initiative-Runde und jetzt können wir sofort mit dem Angriff zum Angriff übergehen, weil der Kerl total überrumpelt wird. Okay, das war dann unser Einstieg in Vampire the Masquerade. Bald geht es weiter und wir sehen, ob Matt, Ray und Felicia noch an ihre Lebensversicherung kommen. Juhu. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Du bist nicht ein bisschen zu Das ist vergessen. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auch ohne Credits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Hallo, hier ist Bishop. Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem... Ah! Oh, ich kann keine Straßennamen. Sagt mal einen Straßennamen. Ecke 12. und Bummelbachstraße. Keine Ahnung. Typische amerikanische Straße. Bummelbach. Deutsche Einwanderer. Bummelbachstraße. Ecke 12. Bradford. Erfinde irgendwas.